Ich hol dich raus, egal in welchem Krieg du bist. Ja, dieser Stress mit deinen Freunden hat dir den Kopf gefickt. Hast deine Mom enttäuscht und deine Liebsten betrogen. Nur ein Kuss zwischen gut und verboten. Du magst deinen Job nicht, dein Chef ist ein Dämon. Du machst nichts, ja, weil Papas Geld eh kommt. Gameboy bedeutet bleib in Bewegung. Gameboy, Johnny Split, JDRW. Beneidest die Falschen, dein Ego ist ganz klein. Du willst was erreichen, doch stehst drauf zu leiden. Magst keine Typen, die sich nehmen, was sie wollen. Und du fragst dich, warum haben die immer nur Erfolg? Ich hol dich raus, egal in welchem Krieg du bist, doch sieh es ein. Du musst aufstehen, denn von nichts kommt nichts. Hör auf zu reden, pack es an, bis du der Beste bist. Ja, du wirst es sehen, sei endlich bereit für dein neues Ich. Komm schon, komm schon. Viel zu leicht, so zu bleiben, wie man ist. Ja, beweis du bitte selbst, was du alles bist. Oh yeah. Viel zu leicht, so zu bleiben, wie man ist. Ja, aha. Seit ich mich erinnern kann, war das Leben eine Reise wert, sich darauf einzulassen, schwer in Fuß, geschweige denn ein Bein zu fassen. Sehr viel Frust und Neid und Leid und Hass vereint und teilt die Massen, doch die Devise war immer weitermachen. Wie fühlte ich mich wohl, als ich das erste Mal fiel, das erste Ziel verfehlte. Ja, dein Leben hat dich aufgefangen. Ich war taub und lahm, war drauf und dran, mich nicht mehr rauszuwagen. Dich wie tausend Mann verbrachte ich tagelang im Rauschzustand. Aber Soldier, mach und sagt es, ich glaubte dran. Ich glaubte, dass ich mir von dieser Art nichts kaufen kann. Der Plan ist aufgegangen, ich bin raus und auch du kannst das auch zum Kampf. Lass uns vorauslaufen, statt hinterher wie Brautjungfern. Ich reiße mir ein Bein aus und ich mach mir eine Krücke draus. Bring mir einen Elefanten und ich mach dir eine Mücke draus. Wenn alles hier in Trümmern liegt, hebe ich die Stücke auf. Wenn man dir Steine in den Weg legt, bau dir eine Brücke draus. Gib nicht auf. Jean, Gameboy, Cartoon-Musik, 2012. Johnny Split, raus. Du machst vieles falsch, das gehört halt dazu. Ja, die Schwachen, die fragen, die Starken, die tun. Und deine Helden im Fernsehen, warum sind sie cool? Warum bist du so und sie einfach gut? Es ist viel zu leicht, alle mitzureißen, trotz den ganzen Wölfen Alpha zu bleiben, mal einfach riskieren. Einfach schauen, was bei rauskommt, was hast du zu verlieren? Wenn du einmal aus dir rauskommst, arbeite hart, finde raus, was dich aufhält. Denk drüber nach, was du fühlst, ist, was du denkst, was dich lenkt, ist, was du fühlen willst. Warum hängst du diesen Menschen nach? Du bist der Hauptgewinn. Yeah.